Wunder lösen. Bei Italienern. Bei Ihnen? Ja, Wunder sind immer gut. Ja, ja. Assisi war der Richtige. Italiener müssen Miracoli. Miracoli ist wie eine Nudel. Das am meisten hier sind auch Nudeln, die Miracolis. Besten Verkauf. Urlaute. Das Schweizer Triangel da, das Dreieck. So die Spitze, die Schweizer Spitze kommt mir so. Ihr seid die Speere und sie ist die Spitze, oder? Ja, die geerdete Spitze. Die geerdete Spitze? Die gehärtete. Gehärtet, ja. Das ist wie so ein Raclette. So, alles friert, alles frisch. Ja, es ist, wenn der Sonne ist schön und Schatten, sieht man Christa. Haus ist kalt. Ja, genau, richtig für dich. Haus ist kalt. Nein, es ist schön. Irgendwas ist immer. Irgendwas zu. Bayerischen Frostköpfe, Froschköpfe. Nein. Hauptsache man hat was. So, man wartet immer auf den letzten Grenadier. Mit sowas kann man auch keinen Krieg gewinnen. Das war Unteroffizier. Ich bin mir vor, weil wir die Offiziere voll waren. Komm on, der kommt nicht aus seinen Puschen. Später. Oh, jetzt, hier, sag mal, hör mal. Du hast auch gerade gesagt, du wartest noch auf die letzten. Also. Ja, aber das will ich auch genießen, wie sie. Ja, das will ich auch. Ist ja kein Problem. Ist ja meilenweit für eine Suppe. Aber wenn du Suppe trägst, zitterst du weniger. Ich glaube, es wäre eine Technik. Doch, oh no, du wärst schon. Ist schon, ist nicht schon dumm, wa? Ist das ein Tee nur? Das ist ein Tee. Du musst doch einen reintun. Da musst du auch einen reintun. Schon zwei drin. Ja, hast du einen im Tee? Ja, den habe ich schon ganz lange. Da braucht es nicht mehr. Gar nicht. Das kommt eigentlich, hast du da einen Rum drin, ne? Weil du besoffen bist. Das heißt, hast du einen im Tee, bist du betrunken. Ich weiß. Ach so. Du kennst den Ausspruch. Du kommst aus der Ecke. Ich komme auch so ein bisschen vom Lande. Du kommst aus der Ecke. So, noch eine Frage im Tee. Ein Teezug. Ist da einer der wesentlichen Gründe, warum ich aufhören werde? Ja, haben wir uns heute Morgen auch gedacht. Da kommt so wenig mehr. Mittlerweile. So viel weltweit eigentlich. Was? Weltweit. Ja. Gut gearbeitet. Naja, scheint, es gibt dem einfach nichts mehr hinzuzufügen. Ach, jetzt gibt es 18 von diesen blöden Büchern schon in allen Sprachen. Können Sie überall nachlesen. Das Einzige, wo ich mich darüber gewundert habe, in dem Buch vorne irgendwo, da steht dann drin, dass ich Eckhart Tolle einen Faschisten nenne. Das habe ich erstmal auf Deutsch gelesen. Ich wusste gar nicht, dass es im englischen Buch drin steht. Ich dachte, oh, wenn ich die Freundin treffe, die macht mir erzählen. Dann wird nichts mit unter Ehre. It's now, isn't it? Da wird mir die kleine Kung-Fu-Lady aus Vancouver dann... Meine Kim. Jetzt wird gegengelesen. Kannst mal eine Frage daraus finden. Lese das mal durch. Genau, ich könnte Gilda mal eine Frage vorlesen. Ja, endlich hättest du mal eine Frage, die nicht von mir kommt, aber gerade eine gefunden. Das ist ja eh nicht persönlich eine Frage, ist ja egal. Was? Wenn eine Frage durchkommt, ist ja egal, ob es von bei dir, bei dir kommt eine Frage durch? Jetzt sind wir mal gespannt. Sie gibt ja die Antworten jetzt schon. Ich habe ja gar nicht keine Frage, die kommt ja nur durch. Ist ja nicht, dass ich was getrunken habe, das Wasser läuft mir einfach unten raus. Wäre das das Gleiche? Oder hast du die Fragen geschluckt oder die Antworten, die dem Pfarrer zugehört oder was? Und jetzt, wo kommt es her? Aus dem Luft? Ich habe keine Ahnung, es wird sich immer was bilden. Aber eben hat sie so getan, als wenn sie eine Ahnung hätte. Jetzt haben wir sie wieder. Nee. Ja. Haben wir alle gehört. Du hast gesagt, es kommt alles oben durch und dann unpersönlich, ja, unpersönlich kommt es rein, persönlich sprichst du es aus. Irgendein Konzept braucht man ja. Also, ist sie jetzt, die macht nur Antworten. Darum hat sie keine Fragen. Die hat immer gleich die Antwort. Kommt beides immer so. Du bist deine eigene Tischtennisplatte. Und nur ein Spieler, der springt immer von einer Seite zur anderen. Einmal bist du Pong und einmal Ping. Das ist die Verschränkung. Bist verschränkt? Das ist die Verschränkung auf beiden Seiten gleichzeitig. Das verstehe ich jetzt nicht, verschränkt. Man, wenn man verschränkt, die Arme verschränkt, ist man so. Solche Sachen sind bei mir dann im Kopf. Verschränkt an der Platte. Ist wahrscheinlich eine Quantenphysik. Nein, das ist, wenn man die Arme verschränkt, das ist. Das heißt nicht, dass man dann am. Das wäre ja das Gegenteil, verschränkt an beiden Platten. Ja, so habe ich es nicht gemeint. Verschränkt heißt es ja im Schrank, man ist eingeschlossen. Beschränkt. Ja, es ist beschränkt, also man ist geschlossen, man ist nicht offen. Kommt von Schrank. Ja, bist also zwei Schränke an zwei Seiten. Du springst immer zwischen zwei Schränken hin und her. Deshalb bin ich immer so müde. Das nennt man beamen, man beamt sich. Mr. Beam, Mrs. Beam. Der eine steckt in dem Schrank, der andere in der anderen. Und zwischendurch treffen sich in der Mitte. Beim Beamen so, durcheinander durch. Verschränken sie sich. Ich habe Bilder im Kopf. Ich habe schon immer verrückte Bilder, aber ich will gar nichts dagegen. Meine Bilder sind nichts gegen deine Bilder. Nee. Na gut. Ja, hat noch einer eine ohne Buch. Immer gleich reingucken. Das ist wie eine Geburtsurkunde. Erstmal sehen, wie ich heiße. Wie heiße ich denn heute? Ja, frisch. Irgendwas Frisches aus, dem Österreichen. Hochwasser. Ja, das finde ich gut. Sind alle überflüssig da in der Gegend. Die Sachsen, die Bayern. Die ganze Steiermark ist, nee, Steiermark nicht, Salzburger Land. Ja, werden sie einmal alle mal gewaschen. Das passt schon. Die Salzburger haben ihre Festspiele, jetzt haben sie ihre Flussspiele. Ja, trifft immer die falschen oder die richtigen, Chris Friesela, was meinst du? Immer die richtigen. Es trifft immer den richtigen, ne? Es trifft sich immer selbst, ne? Was es da wieder angestellt hat. Gut. Hast du noch eine Ramana-Frage? Nee, aber eine andere. Okay. Von gestern noch. Du hast gesagt, also es knüpft so ein bisschen gerade an das, was wir gerade jetzt, glaube ich, besprechen. Sozusagen, es ist immer, dass man immer mit sich selbst spricht. Und da habe ich so in einem Moment gedacht, das ist ja wahnsinnig öde. Ich finde das nicht. Ich finde, ich's empfunden. Dann würde ich ja dann die Talks gar nicht mehr machen können. Ja. Ja, wenn ich das als öde empfinde. Da habe ich jetzt aber lange geredet, damit ich das rausfinde. Das ist ein bisschen länger. Öde Pussy. Nein, also meine Frage ist, aber ich nehme es ja eigentlich anders wahr. Nein, du sprichst eigentlich in dir auch immer als Adam mit Eva. Also zwei Prinzipien unterhalten sich. Aber also da, wo sie beide, die Natur von beiden ist nicht verschieden. Also der Archetypenmensch spricht immer mit dem so verführerischen Mensch. Also da gibt es einen Verführer und den Verführten, der immer in sich miteinander spricht und dann sich unterhält. Was machen wir heute? Was ist, oder der Liebhaber und das Geliebte spricht immer miteinander. Also der Adam, der Liebhaber und der Eva, die Geliebte, sprechen miteinander und fabrizieren dann diese ganzen, was immer. Aber verführst du mich oder verführe ich dich? Kommt drauf an, als was ich gerade spreche. Als Eva oder als Adam. Das kann keiner entscheiden. Du bist manchmal der Geliebte und manchmal das Geliebte. Manchmal willst du verführen und manchmal bist du der Verführer. Oder das Verführte oder was auch immer. Aber du bist der Verführer und das Verführen und das Verführte ist nicht verschieden. Wenn er mal sein Ding dann, da klingelt er, wer macht ein bisschen und man hört's. Takashi, wie machst du das? Man hört dich immer. Er will den letzten Tropfen Tee nicht. Plastikgeschirr, würde ich sagen. Das klappert. Das würde auch klappern. Bei mir klappert langsam alles. Man nannte sie früher alte Klepper. Wenn die Fußeisen, also von den Pferden, wenn die alle nicht mehr so ganz dicht, also fest waren, weil keiner mehr drum, dann klapperten sie ständig. Die klapperten durch die Gegend. Ach, daher kommt das. Ja. Wir machen hier eine Deutschstunde ständig, damit ihr mal wisst, wo es herkommt, das ganze Zeug, was er ständig im Mund nimmt. So, zurück zum Verführer. Nee, das ist das ständige Spiel, der Tanz, also der Liebestanz des Seins mit sich selbst. Ständig. Innen drin und außen. Und verführen, der Verführer möchte natürlich auch das kontrollieren und das Kontrollierte, das gehört zum Verführen dazu, weil der Liebhaber möchte ja das Geliebte vollkommen haben, habhaft werden, also einschließen, in so ein Gefängnis von Liebe stecken, von Kontrolle. Ewig, das Spiel geht schon ewig. Dein Ding. Wisst ihr, da quatscht der noch so, wenn er sogar flüstert da, der Arsch. Richtest du deine Aufmerksamkeit? Ich brauche keine Aufmerksamkeit für ihn. Ich bin der Raum, ich höre jeden Furz. Richtest du deine Aufmerksamkeit? Meinst du, ich kann nicht da sprechen, da hören? Das kann nur alte Klepper nicht. Oh. Dann sagt er, ich wollte gar nicht, sie hat mich angesprochen. Pass auf. Das kommt jetzt auch noch. Dann hat wieder der andere Schuld. Auch mal Adam gibt jetzt Eva immer die Schuld und Eva gibt Adam die Schuld. Genau. Ja, immer hin und her. Wer hat angefangen? Ich habe dich ja nur verführt, weil du da rumgestanden bist. Hättest du da nicht rumgestanden, wäre ich gar nicht auf dich gekommen. Also es gibt dann immer, dann möchte dich auch jeder dann... Manchmal ist halt, es variiert eben Verführung und dann ist es im Einverständnis, dann gibt es dann irgendeinen Tanz oder es gibt eine Vergewaltigung, dann ist ohne Einverständnis. Aber es ist immer das eine mit sich selbst. Und manchmal empfindet es sich als vergewaltigt und manchmal nur als verführt und sank sie hin, halb zog sie. Tralala. Ja, es ist immer so ein dünnes, was auch immer, ein Seiltanz, ob es eine Verführung oder eine Vergewaltigung ist. Verrückt. Wenn du es gut empfindest, schön, also wenn du dich so hin, dann ist es Verführung. Und wenn du dich wehrst und irgendwann fühlst du dich als vergewaltigt. Oh. Das Angenehme ist Verführung, das nicht so angenehme dann Vergewaltigung. Oder manchmal wechselt das, auch schwingt dann, weil es gibt viele Geschichten, wo dann Vergewaltigte dann bei einem gewissen Punkt wurde es sogar zum Genuss. Also wenn so ein Schritt überschritten wurde und dann auf einmal löste sich das Ganze. Oh. Irgendwas. Und das ist wahrscheinlich dann so Erwachte, die fühlen sich dann vergewaltigt in ihrem Tiefsten und wenn dann sich das löst, dann geben sie sich ganz hin, weil sie haben sich ja dann hingegeben, nicht weil das überhaupt passiert ist. Sie haben einfach nur ihren Widerstand aufgegeben. Und auf einmal war alles schön. Und seitdem kann das Ding machen mit mir, was es will. Ne? Hört sich gut an. Dann schreiben sie Bücher. Das ist Christa, weil der Raum zu kalt ist. Jetzt hat der Raum wieder Schuld. Fängt sie dann zu husten. Wie kommt das, dass du immer bei mir hustest? Hustest mir immer ein, ne? Vielleicht sagt, da kommt so eine Energie hoch. Die ruppelt bei mir im Hals immer. Immer so ein... So ein kleines ängstliches Brustschwingung, die dann in so eine Asthma-Sache reingeht. Es gibt viele Entschuldigungen. Ne, Prakash? Immer wieder. So, Hustenbonbons. Lutsch dir einen. So, waren wir beim Verführen? Es gibt ja so akzeptieren, was ist, oder loving what comes und so. Das ist dann so nach solchen Dings dann, wo man eben den Widerstand sich gelöst hat und dann eben die Akzeptanz eben. Aber dann da Bücher und dann natürlich jeder, natürlich ich auch. Aber dann ist natürlich jeder, alles was dann nicht davor so ist, ist dann immer scheiße. Dann fühlt man sich besonders scheiße, weil man kann ja wirklich nicht alles akzeptieren, was da ist. Aber das wird suggeriert, dass du dann, wenn du erwacht bist, wenn du dann den Widerstand aufgibst, wenn du nicht mehr, dann ist alles nur noch HB. Rauchen und genießen. Das HB. Und das ist so die Geschichte von, diese Liebesgeschichte von Romeo und Julia, unendlich in diesem Bewusstsein von Spielen mit sich selbst. Ja. Also die muss es dann so sagen, dann lügen die. Nee, die lügen nicht, für die ist das Realität, aber es ist halt ihre Realität. Aber nicht die Realität von allen, die da sitzen. Ich will das gar nicht negieren, das ist ihre Realität und wenn das für sie so ist, ist es Glückwunsch. Aber es ist einfach nur eine Spielweise. Aber nicht wie, dass dann Milliarden von Leuten eben sich anders fühlen, also vergewaltigt oder das Sein sich anders erfährt in 7 Jahren oder mehr als 7 Milliarden anderen, ist dann was anderes. Da gibt es also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, die haben es dann gern getrieben. Und die können sich aber auch wieder rausfallen? Die können auch wieder rausfallen, das Sein ist unberechenbar. In Indien sagen wir, Consciousness is a bitch, also eine Hündin, die beißt dich, wenn du es nicht erwartest. Du weißt nie, was kommt. Das war bei Gangaji und Eli da, als er so viel fremdgegangen ist und dann seine Assistentin ihn verklagt hat und so. Und auf einmal großes Skandal, dann hat ihm keiner mehr eingeladen. Weltweit haben sie ihn verdonnert. Und ein halbes Jahr später hat er Knochenkrebs. Auf einmal haben sie ihm alles verziehen. Aber da war er blank und Ding, aber am Ende, sogar Gangaji hatte sich abgewendet für eine Zeit. Da war er am Puff. Und da war auf einmal nicht mehr so viel Akzeptanz. Irgendwas. Auch von den anderen nicht. Seine ganzen Anhänger haben nichts akzeptiert. Da war er der böse Onkel, die arme Frau. Alle haben ihn auch, sie wurde eingeladen, aber er muss wegbleiben. Dann ist das quasi dem ihr Spiel und ich habe oben. Lass sie doch glücklich sein. Das ist auch nur eine temporäre, kurze Abwesenheit von was? Von Widerstand. Das heißt aber nicht, dass das dauerhaft sein wird. Und für wen überhaupt? Also wenn du nicht sein kannst im Widerstand, was du bist, und nur ohne Widerstand sein, dann bist du wieder bedingt an der Abwesenheit von Widerstand. Das wäre ja wieder eine Bedingung, die dann für deine, was auch immer. Ja, aber das ist total verführerisch. Ja, ich sage ja nicht, dass man da, das zieht einen ständig dahin und ja, ich auch. Der stellt sich so da als wenn wir weiter wären. Wir sind ja auch weiter, aber wo? Wo sind sie denn? Ja, ich. Also wenn das Sein wirklich das bräuchte, das wäre wirklich ein armes Sein. Also das Sein, was glücklich sein muss, um zu sein. Oder wirklich das. Davon abhängig ist, glücklich zu sein, das ist wirklich schon armes Sein. Das Sein braucht nicht glücklich sein, um zu sein. Das kann arm sein, das kann traurig sein, das kann, was immer du dir vorstellst, kann sein, ist auch. Und es ist nichts. Es ist alles das. Aber wenn das Sein nur dann wirklich Sein wäre, wenn es dann in solchen sogenannten realisierten Affen sein muss und kann, dann ist es eine, wie gesagt, eine Affinität, die von den Affen kommt. Zu irgendeiner glücklichen Wussten. Wenn du nur im Akzeptieren sein kannst, was du bist, und wenn du nicht im Nicht-Akzeptieren sein kannst, was du bist, was ist denn das für ein... Und dann sitzt du natürlich sagen, ich akzeptiere auch das Nicht-Akzeptieren. Ach Gott. Den Trick haben wir ja schon so oft gehört. Ich nehme alles, was kommt, auch wenn es nicht kommt. Ne? Was? Speerspitze. Es gibt ja auch ich nehme jetzt als Beispiel die Bhiksha-Bewegung, oder? Das sagt ja der Bhagavan. Also ja, der baggert, wer hat einen Bhagavan? Der baggert im Bhagavan. Im Körper, wenn das Hirn ausbalanciert, ist die beiden Hälften. Ach Gott. Einen Zustand, wo das nicht... Es gibt eine Frau, die hat bei Gehirnschlag hat sie eine Hälfte verloren und dann musste alles auf die linke gehen, die war immer glücklich. Ja, das habe ich gelesen. Ist dabei? Auf einem Schlag war sie weg. Da war die männliche Seite futsch und nur die weibliche Einheitsseite blieb übrig. Ja, lass dich operieren. Nein. Ach so, nein. Ich dachte, du wolltest das. Ich will nicht da hinaus. Ach, du bist da nicht hinaus, aber woanders. Nein, die sagen, wenn das dann irgendwann wie etabliert ist, dann gibt es kein Zurückfallen mehr. Also wohin? Wo sind sie dann rausgefallen? Aber wo sind sie dann rausgefallen? Und wer ist da rausgefallen? Wer ist da rausgefallen und kann sagen, ist dann etabliert und kann nicht mehr zurückfallen? In was? Die sagen, das da... Ja, ich weiß, was die meinen. Muss nicht wiederholen. Also ist das Illusion? Was? Ja, was denn sonst? Also wer trennt denn zwischen da und da? Und da ist besser und da ist schlechter. Wer trennt denn da? Ja, frag dich. Bhagavan. Weil wenn man Bhagavan hat, dann muss man baggern. Und dann baggert man und baggert man. Du weißt, was baggern ist. Man baggert alle an. Alle will man verführen. Der Bhagavan. Richer Macho Playboy von China, Chennai. Weil das Schöne war, mit ihren zwei Hälften, da war eine, vor 5, 6 Jahren war ich in Tio, da war eine von Erleuchtete aus Dänem, die hat einen Ashram da. Die kommt. Naja, hat mir dann beim Kaffeetrinken erzählt, die war da, war eingeladen als Spez VIP, tralala. 3 Wochen Erleuchtungsgarantie. Und sie ist überall rumgelaufen, auch in den Küchen und so, hat sich mit den Leuten angefreundet, da den Bediensteten. Und was hat sie rausgekriegt, weil sie ein bisschen Tamil, da haben sie Gang Bang in den Tee gemacht. Ja. Weißt du, was Bang ist? Marihuana. Pulver in den Tee, in den Schrei rein. Und alle, die da rumgelaufen sind, Tag für Tag ein bisschen Bang, ein bisschen Ding in Tee, einen im Tee haben, da habe ich gedacht, hast du einen im Tee? Und alle fühlten sich einheitlich und da war die Erleuchtung und Ding und das Erlebnis war da. Das war Bhagavan mit seinem Ding, mit seinen 2 Gehirnen und dann die Hand draufhalten, das war nur der Tee. Das finde ich gut, dass wenn das dann so rauskommt. Und das ist logisch, dass dann wird es auf einmal klar, was da passiert. Also wie mache ich Geld? Ich gebe Brad Pitt und Angelina Jolie ein bisschen Bang in Tee. Die waren nämlich auch VIPs dabei und dann wurden alle eingeladen. Isaac, der VIP. Und hinterher hat er auch ein paar Jahre Diksha gegeben und so. Ist das nicht Wahnsinn? Und dann trinkst du deinen Morgenscheider oder Kaffee und hast dann... Wie früher die Cookies, die Kekse mit, die Hasch-Cookies. Dann geht's dir natürlich, und das hast du noch nicht, und alle umarmen, und ach sind wir, ach Gott. Das ist 70er Jahre Untertassenphilosophie. Wahnsinn, ne? Und dann kommen solche Dinger da. Aber ich find's gut, wenn sich das dann so auflöst. Und dann hat er seine goldene Stadt einweihen wollen, und dann haben... Leute mit Gold vergoldeten Ruf und so, auch vor 5, 6 Jahren, da kamen die ganzen Inder und haben das Gold von den Dächern gerissen. Da war Aufstand, da 3 Leute gestorben bei dieser Stampede da. Und da dachte ich, okay, ich schenke euch die Scheißstadt. Wenn das so ist, dann will ich sie nicht mehr. Und ich sage, es kommt immer wieder solche TM-Meister oder Mahawashi-Washi-Washi-Laundry für deinen Kopf oder irgendwelche Dinger da. Irgend Scheiß passiert immer. Oder Reiki, wie werde ich Reiki? Ja, war doch so. Erst waren 20, die erste 5.000, 10.000, 20, 100.000 Initiierungen. Jetzt kriegst du für $20 im Sonderangebot beim letzten Reiki-Meister von San Francisco oder so. Ha, es ist doch Wahnsinn. Genau da hier $20.000 für 3 Wochen oder 6.000, 7.000 Euro. Mit Erleuchtungsgarantie, schönes Geschäft. Ich finde es gut. Es ist nichts Besseres als Obama oder so. Der verspricht auch so viel Scheiß, was hat er da gemacht? Alle waren euphorisch. Obama. Nee, ich sag, die Versprechungen, die Verführungen sind überall. Du wirst überall verführt und jede Bar verführt dich, jeder Puff verführt dich. Das nennt sich Freudenhaus und wir versprechen dir, dass du glücklich wirst bei uns. Komm rein, sei ein ganzer Mann und gehst als Hampelmann raus. Oder komm als Hampelmann rein und geh als Mann raus. Wir ziehen auch kurz an der Leine. Das nennt man Jumping Jack. Und jedes Männchen hat so eine Leine da unten dran. Und dann im Flash. Jumping Jack Flash. Oh. Mensch, ich habe heute Nacht von Mick Jagger geträumt. Der war hier. Du hast die Leine gezogen. Ich saß hier in einer Reihe. Ja, die waren, ich glaube, so Hu und Stones waren, die waren bei Meher Baba. Naja. War er da noch? Klar, ja. Der war bis Ende der 80er oder so. Also Meher Baba. Hu waren auf alle Fälle da, ja. Ich glaube, Stones auch. Weil die Beatles beim scheiß Mahawashi waren, wollten sie was Anständiges. Ja, Mega Papa war ja auch mit ganz vielen gemacht. Ja, die hat nie was gesagt, der Herr. Nee. Nur die letzten 10 Minuten seines Lebens hat er wieder geredet. Was hat er gesagt? Was meinst du? Wo ist das scheiß Taxi? Er wollte mir ins Krankenhaus und der Dings kam nicht und haben ein Taxi bestellt und er. Wo ist das scheiß Taxi? Das ist die unendliche Geschichte. Nicht so die letzte Botschaft. Ich warte auf euch. Ich bin der Fährmann am Ufer der Ignoranz und ich warte auf euch, um euch rüberzuführen. Ich werde immer für euch da sein. Es gab auch eine, die das gesagt haben. Ne? Nur ich, das war Kapal Singh, der hat das gesagt. Light and Sound Meditation. Der hat so geredet. Tanzak, I'm your ferryman. I will wait for you. When you die, I will be there for you and I guide you to the last shore. Sure. Lord of the Rings, huh? Nee, das ist bewusst. Ist das nicht herrlich, was das Sein alles für Charaktere rausbringt und wie es mit sich spielt und verführt? Und jeder Guru ist ein Verführer. Das ist schon das Wort, der Lehrer, der Verführer, der Lichtbringer. Das ist wie im Christlichen der Teufel. Den nennen die noch Luzifer, also der dich mit dem Licht verführt. Das ist dann der Guru mit seinem Gewahrseinsversprechung. Wenn du dann und da und wenn du mir folgst in diese, dann zeige ich dir das gelobte Land, das Gewahrsein, wo nur noch Gewahrsein ist. Du tanzt im Lichte deines Selbst. Und bist in reiner Freude. Ananda, Ananda, Ananda. Nicht alle beieinander. Ja, ich. Darum nennt mich jetzt der Shunyata aus der Costa Rica der Anti-Krishna. Da habe ich gestern, musste wieder lachen, als ich es durchgelesen habe. Na gut. Also. Christa, hast du was gegen die Antichrista? Gut. Ja, Prakash. Noch was aus der Militärzeit? Nein. Das war auch eine schöne Verführung für mich, weil ich wollte ja Flieger werden, weil mein Vater ist zur Militär war er zu jung. Er wollte eigentlich Pilot werden. Ja, dadurch bin ich ja auch da gelandet durch meinen Vater. Man muss die Scheiße von seinem Vater aufarbeiten. Ja, ich wollte ihm mal was Gutes tun, aber auch keine Kühe melken. Das war einer der zwei Gründe. Und dann habe ich bei dem Scheiß-Eignungstest natürlich mich total angestrengt und hatte wahrscheinlich die beste. Und die wollten auch, aber auf einmal haben sie einen Augentest gemacht. Hätten sie das vorher mal gemacht. Da hatte ich bei 1,7, bei 1 hört es auf und bei 1,7 kannst du kein Pilot mehr werden. Scheiße, ich wollte zur Luftwaffe, wo ich gelandet, Pioniere. Aber wenn du das einmal so gemacht hast, konntest du nicht mehr verweigern. Weil du hast ja dich ja schon mal da den Eignungstest. Scheiße! Aber verweigern war auch ein bisschen hart in der Zeit, Anfang der 70er, oh Gott, oh Gott. Also, Pioniere. Ich mich weniger geniere, bin ich bei den Pionieren. Ja, bei mir hat die Reaktionszeit um 3 Millisekunden. Da hatte ich aber schon unterschrieben. Das verstehen wir jetzt. Ja, das wollte noch deutlich sein. Aber beim Tischtennis geht das gut, ne? Ich habe noch nie Tischtennis gespielt. Das sollst du mal probieren, weil das ist wirklich gut dafür. Die Koordination der Hand und das ganze Ding, dass es wieder fließt, ist Tischtennis echt die beste Übung. Du musst sehr schnell sein mit allen deinen Gelenken und natürlich auch unbewusst alles spielen lassen und nicht den da oben versuchen. Ja, das habe ich Puna dann durch den Kampfsport gehabt, da habe ich das gemerkt. Und das im Puna Kampfsport? Ja. Im Bett oder was? Nahkampf. Nahkampfausbildung im Puna. 10 Frauen sind deine Gegner. Schaffe sie in einer Nacht. Du wirst, ja, ich lache sowieso. Ja, ich wir haben da richtig Karate, Kung Fu, Judo. Und ich hätte mir. Was? Und hast du den Weißgurt geschafft? Ach, das ging ja nicht im Gurt, das ging nur. Na, das ist dann Pillepalle. Es ging um was denn? Dich gegen die Frauen verteidigen zu können. Meisterschützen. Den Meisterschützen. Das hier, das Ziel war, den Meisterschützen. Den Aschmann zu schützen. Wer gegen ihn? Das wäre Ziel. Ja, wir gegen die Inder, die immer einbrechen wollten. Das ist wirklich ihr Ziel. Ist der Asch, ich wundere mich, dass es Puna überhaupt noch gibt mit solchen Verteidigungslinien. Also ich kann dir nur sagen, da habe ich meinen inneren Nazi ausgelebt. Ich glaube, den sehe ich jetzt noch. Ein bisschen ist noch üben. Ich glaube, der muss noch ein bisschen üben. Ja, ja. Bis dahin wusste ich nicht, dass er da war. Also, ja, er wurde rausgejuckt. Ja, ich fand, also Puna, als letztes Jahr noch war da eine Frau in Bombay, die hat mir erzählt, dass sie noch vor 3 Jahren nicht die den und den Seminar teilnahm, weil sie eben eine Inderin war. Die haben sie durchgesteckt und haben gesagt, nein, dich nicht. Und alle Weißen, die mussten gar nichts Test machen, die wurden einfach nur durchgeschoben in die Seminare. Nee. Das ist so, also ein Faschistenhaufen. Ein Inder, der die Inder nicht reinlässt. Ja, man findet viele Scheißgründe. Ja, das war damals schon so. Die Kinder durften nie an diesen Encounter und so weiter. Ja, weil sie noch nicht dafür bereit sind, oder? Ach Gott, doch Gott. Nein, weil sie nicht nackt sein wollten zum Beispiel. Wir haben alle und wenn sie auch nackt sein wollten, hätten sie auch nicht reingelassen, weil sie alle Inder in einen Topf. Nein, ihr seid doch alle Faschisten, seid ihr. Ja. Alle rotgebackene Militante. Nee, da muss ich jetzt sagen, bei mir in der Kampfwaffe aber das war eine, die im Ausland aufgewachsen war, in Frankreich. Die durfte. Die durfte. Mit dem französischen Pass, oder? Ja, ja. Mit dem französischen Pass. Also so ist er durchgerutscht. So genau habe ich sie nicht gefragt. Nein? Im Tantra-Kurs fragt man noch bestimmte Dinge, ganz deutlich. Da sollte man Französisch. Man sollte Französisch können. Tantra-Kurs. Ja, genüsslich. Einer hat er sich gerade. Man sieht in seinen Augen. Geht so. Die indische Französin. Nee, das war schwierig. Das Beste aus zwei Welten. Die kam nur, wenn sie geschlagen wurde. Die kam nur, wenn sie geschlagen wurde. Hast du das mitgekriegt? Und hast du kräftig zugehauen, ja? War nicht mein Ding. Ich dachte, dein Faschist war raus. Das war noch die Vorstufe. Das war noch während der Gruppenzeit. Du hast noch die Kissen geschlagen, ne? Kissen geschlagen. Kissenschlacht. Lassen wir mal. Schlachten wir mal ein Kissen. Ja. Verrückt, ne? Was man alles so. Ja, echt. Ja, Du müsstest wirklich da Ende, also müsstest du in Goa sitzen. Das würde dann Veteran treffen. Könntet ihr auch nochmal alle durcharbeiten, was er damals so gemacht hat. Nee, kein Bedürfnis gerade. Wenn du da sitzt und du siehst die abends um 5 zum Sonnenuntergang, die Truppen da antanzen da mit ihren Trommeln, sitzen dann in einer Reihe da und dann jetzt geht die Sonne unter. Ta, ta, ta, ta, ta. Na, es wird zelebriert bis zur Weißglut, bis die Sonne untergeht und dann sitzen sie da noch einen Moment. Dann gehen sie alle wieder hoch mit ihren Trommeln und wie so ein Gänsemarsch laufen sie wieder zum Demelo Guesthaus und sitzen dann da. Ist es nicht schön? Also rentierte Oschos. Den einen habe ich vor 20 Jahren da schon sitzen sehen auf dem gleichen Stuhl mit der gleichen Indian Times oder Zeitung und sitzt noch, aber natürlich sieht ein bisschen anders aus jetzt. Der gleiche Typ und guckt noch die gleiche Wettervorausschau für Deutschland an. Es ist wie Mallorca, es ist ähnlich, im Inselradio. Wenn du dem hier zuhörst, genauso. Aber wenn das einmal zutrifft, dass in Deutschland besseres Wetter ist als hier, dann ist die Stimme wirklich so traurig. Und alle Deutschen auf Mallorca wissen nicht mehr, warum sie hier sind. Auf einmal. Eine traurige Wolke senkt sich auf ganz Mallorca, weil das Wetter in Deutschland besser ist. Das ist hart. Was habt ihr gestern gemacht hier? Alle sind so heiser, rusteln. Da wieder durchgemacht, oder? Am Ballermann gelegen, oder? Am Ballermann und dann durch den Strohhalm geatmet. So, wo waren wir beim Verführen? Ja, da kann man jetzt wirklich, man sollte schallend drüber nachlassen, wie verführbar man ist von sich selbst. Ne? Oder ob man überhaupt eine Chance gehabt hätte, sich dagegen zu wehren. Nein. Anscheinend nicht. Ja, nicht nur anscheinend. Was meinst du, warum du hier bist? Ja. Alle diese Schritte, jedes Kissen, was du kaputt gehauen hast, hat dich dazu gebracht, hier zu liegen. Das entbehrt einer gewissen Logik nicht. Das entbehrt einer gewissen Logik nicht. Das ist jetzt eine, wie nennt man die Sätze? Eine Schleife bilden. Ja, lass mich doch mal. Das sind so Sätze, wo man ihn erstmal einen reinhaut, bevor er dann beendet. So, dass man früher, das hätte man einem Rocker nicht so begegnen können. Ja, da hättest du nicht mehr. Den Satz hättest du nicht zu Ende gekriegt. Dann hätte man schon eine Kopfnuss vorher. Hallo, wach. Junge, wach auf. Na gut. Ja, dafür musste ich in Mexiko rumjagen und alleine, ohne Kissen, ohne Französin, ohne eine Französin, die nur beim Schlagen kommt, auskommt. Eine indische Französin oder eine französische Inderin, die nur beim Schlagen kommt. Das hört sich verführerisch an. Ja, ein Titel, ja. Ist ein besserer Titel als The 40 Shades of Grey oder ein Scheiß. 40 Shades of Grace. Grey. Kelly. Eine Kelle nach der anderen. Ja, Schweiz. Noch irgendwelche Gehirnhälften, die man verschrauben sollte? Wie viele Brücken? Über 7 Brücken muss man gehen. Hin und her. 7 schlechte Jahre überstehen. Oder 7 schlechte was? Peter Maffay. Peter Maffay hier schon getroffen? Ich? Ja. Ich kenne keine Zwerge. Christian hat ihn getroffen. Christian achtet ja auf berühmte Persönlichkeiten ständig. Er sammelt Autogramme für Prakashin. Von dieser Hüpfe, von dieser blonden, wie heißt sie? Katzenberger, hier, ja, das ist. Kannst ja mal zu der gehen, ins ihre Café am Ballermann. Kannst du fragen, bist du auch eine Deutsche, die beim Schlagen nicht kommt? Die beim Schlagen geht. Da frag mal deinen Experten. Sehr blond. Viel blond. Die hat auch eine Mutter. Die war im Dschungelcamp. Was ich nicht alles weiß. Ja, erstaunlich jetzt. Aber du kennst ja auch die unmöglichsten deutschen Schlager, die ich alle hasse. Ja, wie ich jedes Geräusch im Raum vernehme. Ja, das stimmt auch. Das ist unheimlich. Alles, was er nicht wissen soll, das hört er. Das haben sie früher schon gesagt. Ja. Die Flüstertanten. Ja, noch eine Frage aus. Wie sind wir auf den Verführer, auf das Achsein hin und her? Ja, ist alles verführerisch. Auch Ramana in seiner Stille war verführerisch, obwohl er so viel geredet hat. Alles verführt. Wie ein Baby, was gestillt werden möchte. Ständig. Milch und Honig. Süße Milch soll durch den Rachen fließen. Nichts Bitteres soll dir passieren. Immer das Versprechen schon bei Moses, das Land, wo Milch und Honig fließt, das wäre dann das Gewahrseinsland, weil die Farbe von Gewahrsein ist nicht weiß, sondern es ist wirklich so honigmäßig, so Bernsteinhonig hell. Da kamen sie wahrscheinlich drauf, so als Visionäre, die haben das dann so als Milch und Honig, weiß durchdrungene. Tja. Verführung. Braucht immer eine Banane, der Affe. Und der Esel eine Karotte. Damit er was tut. Das gehört zum Spiel dazu. Einer ist Angler und einer ist Fisch. Frauen malen der Kriegsbemalung zum Angeln. Die Christa, wenn man sie sehe, hat sie Lippenstift. Die angelt dann. Der Angelhaken. Frauens Lipstick. Männer haben immer ihren Auto als Angelhaken oder irgendwas. Oder Bankkonto oder Lebensversicherung. Aber das ist Quatsch. Männer mögen meistens gar keinen Lippenstift. Das machen Frauen. Weiß ich nicht, ne. Wenn sie nicht jetzt Transi sind, dann... Nein, auch bei Frauen nicht. Wie mögen sie nicht? Weil es immer Dreck macht auf ihren Kriegen. Mögen es bei Frauen nicht. Habt ihr da, weiß einer was davon? Nee. Irgendwelche Männer, irgendwelche Frauen, die Christa bestätigen oder widerlegen können? Machen Frauen ihren Lippenstift nur für andere Frauen? Nein, Lippenstift, das ist ein Signal für Männer, dass da unten noch was, also schon rot ist. Nicht nur da oben, sondern auch da, dann wird sie eingeladen werden. Ist wahr, das ist eine ganz alte Technik. Wovon träumst du denn nachts, Christa? Macht sich von Mick Jagger. Ja, wenn angerötet ist, da ist Blut durchlaufen und dann ist da schon irgendwas los in den Stellen. Das ist das Signal da oben. Ist so. Sollst du vermissen. Nee, das ist wie bei dem Affen. Immer, es ist doch das gleiche Signal. Ja, aber da ist es dann... Auch diese Rotnasenaffen da, die haben auch da, dass es durchblutet und das dann schon bereit ist zum Sex oder so. Das ist eine Bereitschaftserklärung. Das ist Bereitschaftsdienst. Und der Mann hat andere Techniken da, wenn er... Er macht sich seinen Schlips um und sein Ding da rein, dieses Tüchlein da, damit er die Lippenstift wieder wegkriegt. Ich bin bereit zum Küssen. Die Signale sind überall. Man weiß gar nicht mehr, warum die Leute was machen. Die wissen es selber nicht, aber es hat alles seinen Hintergrund. Ist doch nicht... Warum Wüstenhalter... Hält man was davon? Und warum fahren 60-jährige Männer plötzlich Motorrad? Ja, das war eine schöne Sache. Bei einem Krimi jetzt, da war ein Typ, der hat das gut beschrieben. Also Männer schaffen sich mit 50 bis 60 Motorräder an und Frauen Stützstrümpfe. Was ist jetzt besser? Ja, ich frage jetzt. Das fand ich so als Antwort ganz gut. Ja, jetzt wolltest du mich wieder einen reinhauen hier. Du bist eine hinterfurzigeste Bayerin, die ich kenne. So hinterfurzig. Aber nein, die Stütztrümpfe haben sie geschlagen. Und der Lippen, ich wollte ja nur mal fragen hier. Das ist so ein Furzi. Der hat immer Zwiebeln gegessen. Ich kenne dich, Alter. Mit deinem Lippenstift. Die einzige, die mal Lippenstift hat. Ich hatte mal 20 verschiedene. Liebhaber oder Stifte? Stifte. Dann sind sie alle stiften gegangen, wenn sie gesehen haben. Damit sie nicht gleich stiften gehen, hat sie einen Lippenstift. Ja, andere Frauen schminken sich die Augen, aber das ist mir zu kompliziert. Lippenstift geht einfacher. Ach, bei dir wäre es aber vorteilhaft. Würde ich jetzt schon mal so als Beratung geben, weil es würden sie größer machen. Stilberatung mit Karl. Postmortem. Dead sure, tut sicher. Das machen Männer sogar jetzt, diese Lieddinger da, damit die Augen strahlen und das Weiß weißer wird, lebendiger aussieht, damit die Leiche ein bisschen lebendiger aussieht. Das ist auch Lippenstich, das ist auch, damit ein bisschen der Clown rauskommt. Ein bisschen mehr Spaß im Leben. Ja, das macht Spaß. Küsst dich auch lieber gerne selber, ne? Abends, so vorm Schlafen gehen, so. Alles, was Spaß macht. Man kann, Wie haben Sie das? Sie haben das alles bildhaft gerade vorstellen. Darum machen Sie auch Leute Yoga, damit sie dahin kommen, wo sie sonst nicht hinkommen. Alleine. Ja, man bereitet sich ja auf sein Alleinsein vor. Man könnte ja mal allein sein. Wenn man dann kein Yoga gemacht hat. Die Schuhe nicht mehr binden. Ja, oder was anderes. Wenn man nicht mehr an die Binde kommt, oh Gott. Das nennt man Entbindung. Ungebunden. Muss man die Schuhe mit ins Bett nehmen. So, jetzt haben wir Christa hinter uns. Ich bin immer froh, wenn sie schläft. Aber es schnarcht so öfter, ist auch drin. Also egal, was sie... Ist immer verkehrt. Immer verkehrt. Wo Christa ist, ist Verkehr. Verkehrt. So, gut. Berlin. Nix. Immer noch nix. Es gärt noch. Dein Freund heißt Gerd? Sorry, es gärt noch. Noch heißt er Gerd. Noch heißt er Gerd. Gerti. Ja, ich kann nichts ernst nehmen. Ich bin echt fertig. Halt durch. Übung im... Ja. Dann ist eigentlich alles im Weg, oder? Sag ich doch. Ja. Wie lange? Das ist schon seit 12 Jahren offiziell. Die ganzen Jahre vorher, wo ich nur Kaffee und selbst bezahlt habe in Kaffee. Die zähle ich jetzt nicht mit. Wo ich noch freigeredet habe. Jetzt bin ich ja noch vorsichtig. Wenn keiner hier was bezahlt hätte, dann wäre die Sache viel extremer. Das ist ja noch so ein bisschen gebremster Schaum. Ja, das kannst du ja noch mal ausprobieren, dass wir alle nicht zahlen. Dann kannst du so richtig los. Das mache ich nächstes Jahr. Ja. Ah, ja. Das dieses Jahr ist jetzt halt doppelt. Damit nächstes Jahr genug übrig bleibt. Naja. Nee, nächstes Jahr werde ich Kaffeeklatsch wieder machen, weil beim Kaffeeklatsch kann ich richtig klatschen. Wo denn? Da müsst ihr schon euch in die Bakterienwelt bewegen. Ach nee. Oh. Was? Wo es schön warm ist. Für dich? Nee. Sonnig ist es halt. Ja, wir suchen schon einige Leute Häuser auf dem Land. Und dann werde ich jeder, der anklopft, die Tür vors Gesicht hauen. Klatsch. Deswegen Klatschen. Kaffee, Klatsch. Kam ja für den Kaffee. Klatsch. Ich habe keine Ahnung. Ich fische genauso im Dunkeln wie alle anderen. Von daher weiß keiner Bescheid. Aber ich weiß noch, wie ich so Mitte der 90er da saß und dann, das war, da sind sie jetzt noch traurig. Damals warst du viel strenger. Jetzt bist du so sanft geworden. Ich kenne dich gar nicht wieder. Ja, ich auch. Altersschwäche. Aber er kommt wieder. Darum Motorrad. Frische Luft. Streng. Ja, heute Morgen bin ich schon eine halbe Stunde vorher bin durch die Seitenwege, Caminos dahin. Das ist echt Spaß. So mit 20, 30. Dafür. Sonst laufe ich immer da lang. Aber na gut. Was? Ich denke, Kaffee, da wollte ich eigentlich nicht mehr hin. Ich auch nicht. Aber wer fragt uns schon? Wer weiß, wo nach dem Vorsprung Indien ist? Wahrscheinlich in Hamburg. Wenn nicht so, aber da gibt es schon die Landebrücken und dann kommen Landungsbrücken. Kommen alle Inder. Ja, es wäre doch mal ein anderer Sprung. Wenn alle Inder nach Europa und alle Europäer nach Indien. Mhm. Und dann gucken wir weiter, wie es in 10 Jahren aussieht. Das wird interessant. Ja, ob es wirklich nicht nur astrologisch dann, weil, wenn man dann unter anderen Sternen, ob man dann sich auch deutsch verhält. Oder ob man da geboren sein muss. Es ist interessante wissenschaftliche Untersuchungen werden das. Oh, es gibt, also ich habe auch in Deutschland auch Inder getroffen, die waren, oder Italiener oder Spanier, egal, nach 20 Jahren hast du getroffen? Waren die so deutsch, strenger. Deutscher als deutsch? Ja, so wie Linse im Moment. Und der ist auch eine. Sie haben hier ihren Himmel gebracht. Ja, das hat sie auf den Punkt gebracht. Ja, ich fand es richtig. Ein bisschen hart, aber. Hier geht ja was ab. Das Richtige für euch. Grenzen aufgezeigt. Bei mir kriegt ihr ja keiner. Na gut. Nö, man muss nicht nach Indien. In Indien, ja, hat man Saris drüber. Haben sie, da meinen sie noch Saris. Man sah nichts mehr. Rishis und Saris. Ja, was machen eigentlich Frauen mit 50, 60? Hm? Yoga. Yoga? Yoga. Wenn ein Mann mit dem Motorrad unterwegs ist. Sitzen zu Hause und machen Yoga. So. Frisch. Na gut. So. Du wolltest doch mehr fragen diesmal. Ja. Jetzt gerade nicht. Keine Mehrfrage. Oder vielleicht, dass hier alles immer so sich so belebt anfühlt, also mehr vibriert während der Talks. Ist es für dich immer so oder hast du dich schon dran gewöhnt? Oder ich kann es nicht sagen, aber für mich ist es immer wie hier. Ah, ja. Da ist kein Unterschied. Aber du kannst dich nicht mehr daran erinnern, wie es früher war. Doch, ich kann mich schon an die Langeweile doch zurückerinnern. Brauche ich mich bloß hin tun. So, tschüss. Somit. Boah, ich wusste nur an mein Elternhaus. Nur das Bild vom Elternhaus. Weißt du, was ich meine? So, dann guckst du auf die Uhr. Oh, 4. In 10 Minuten muss ich los. Dann machst du den Trecker an und dann sitzt du in der Melkmaschine. Und das jeden Tag, 2-mal am Tag. 30 Kühe da und du schleppst das Ding und welchen Rücken jetzt schleppe ich gerade die 25 oder 30 Kilo Dinger da, an jeder Seite ein und hüpfte die dann so, ohne überhaupt dran zu denken, wie man die vernünftig hebt, von so einfach so drauf oder so. Oder habe einen 2,5 Zentner Korn auf dem Buckel 3 Treppen hoch. Daran denke ich, wenn ich jetzt Rückenschmerzen habe. Da hilft doch dann kein Yoga. So, ich weiß ja, wo es herkommt. Und wenn ich daran denke, dann die Zeit sonntags meistens, sonntags morgens vorm Frühschoppen, wie lang der Tag auf einmal war, nach der letzten Nacht betrunken und dann den Kopf. Also ich weiß schon, wie schlimm es sein kann. und dann die Dorfjungs kommen und genauso raus und gucken dich mit den Augen. Also die Vibrationen sind schon sehr gedämpft. Nee, ich weiß schon, wovon. Also scheint ja ein Vorteil zu sein. Nö, ist kein Vorteil. Aber ich weiß, dass es eine andere Vibration ist. Also es ist keine... Es ist nicht in die Zeit reingucken, in die Zukunft. Weil wenn das ist, ist Langeweile. Da ist dann sofort schwerer. Also wenn du weder nach vorne noch hinten, noch niemals ins Jetzt guckst, und du weißt ja gar nicht, was überhaupt ist. Aber das empfinden andere, die da finden das als lebendiger. Aber für mich ist das normal. Aber das nennt man eben das, was du nicht sein kannst. Das ist immer total lebendig eigentlich. Das ist das Leben. Das ist nicht etwas, was... Und das ist wahrscheinlich auch dann so Nebeneffekte vom Körper, die dann irgendwie... Und das nennt seine Indien, dass du dann in deinem Umfeld dann diese Radiation, also dieses, stattfindet. Keine Ahnung. Also für mich, wenn sie mich fragen, ja, oder energetisch, ich habe keine Ahnung, weil für mich ist es immer genauso wie, sehe da keinen Unterschied. Aber ich weiß, dass es eben Umfeld, was denkt, zu spüren. Ich habe keine Ahnung. Und es ist nicht mehr unangenehm für dich, wenn du jetzt am Flughafen bist oder so, und da ganz viele Leute und verschiedene Energien und es schießt durch. Doch, ich spüre alles, genau wie hier jedes Geräusch und Ding und so. Und wenn ich das wirklich, das kann man normal als kleines Karl, hätte ich das nicht aushalten können. Ich hätte ihn schon umgebracht. Das war, ich hätte ihn schon rausgejagt. Genau wie ich Christa schon rausgejagt hätte mit ihrem, wie auch immer. Schnarchen oder irgendwas oder die Sprüche oder so oder Dings. Weil das alles sofort reingeht in das Ganze. Und sofort, wenn das nicht wieder gleich sofort wieder aufblühen würde, dann würde ich gar nicht machen können. Ich könnte nicht mit Leuten reden so. Ich könnte nicht irgendwelche Sachen machen. Wenn es da nicht diese Rücksichtslosigkeit gäbe. Wenn ich da wirklich da das wirklich auf mich, auf energetisch dann rein, diese Schwingung dann von diesem manchmal und dann sag mal, Gott, dann wäre ich ja wirklich fertig. Würde ich morgens nicht mehr aus dem Bett kommen. Aber so, keine Ahnung. Ich bin das Komische, wenn Leute mir erzählen, wenn sie solche Sachen machen, dass sie hinterher Ruhe brauchen oder ein paar Stunden nicht mehr miteinander, das verstehe ich, weil dann müssen sie regenerieren. Das fand ich bei Eckhart Tolle auch so lustig. Wenn er nach anderthalb Stunden Vortrag in Hamburg damals musste, dann durfte seine Freundin ihn nicht vor nächsten Mittag 12 Uhr überhaupt also nochmals im Zimmer sein, geschweige denn in der Umgebung sein. Er musste total allein bis dann und dann durfte sie wieder anklopfen. Dann ist es schon, das sind Lehrer, die was beibringen wollen. Aber dann natürlich auch verletzbar sind, wenn die Schüler nicht dementsprechend reagieren oder so. Die brauchen Erfolgserlebnisse. Dann gibt es auf der Homepage auch immer, 5 Leute sind letzte beim letzten Seminar, sind so gekommen, da gibt es dann Vorher-Nachher-Fotos. Ist wahr. Und dann die Dankesbriefe, die da aufgelistet sind, dann beim Madoka oder so, da gibt es dann seitenweise Dankesbriefe von nächtlichen Besuchen von ihm oder so. Das ist verrückt, ne? Solche Werbeblätter da, Internetseiten von vorher, nachher, Berichterstattungen von, wie kann man die E-Mails von irgendwelchen Leuten dann ins Internet stellen und das so als Beweis für seine, was auch immer, Ding da. Ist das nicht ein Witz? Ja, was heißt, es ist einfach nur Geschäft. Da sieht man einfach ein Geschäft drin, nicht Armut, die werden reich. Ja. Das ist kein Armutszeugnis, das ist ein Reichheitszeugnis. Geld nicht. Aber so geht man nun mal, das normale Leben ist nun mal in diesem Geschäftsbereich. Und jeder ist ein Kaufmann in sich und möchte natürlich den anderen verführen, dass er ihm was gibt für irgendetwas. Jeder hat was zu bieten und jeder möchte kaufen und verkaufen. Das ist normale persönliche Leben. auch in der Beziehung, in der Ehe ist es so. Der eine trägt den Müll oder der andere macht die Küche und du machst das. Jeder hat seine Aufgabe und wird bezahlt, dass der andere das andere macht. Oder mit einem Strauß Blumen zum 50. oder so. Sehr bescheiden. Ja, manchmal ist das schon sehr viel für einige. Einmal im Leben Blumen schenken ist schon heftig. Für mich wäre das so. Hast du aber gemacht? Ich habe noch nie Blumen geschenkt. Doch, glaube ich. Nee, habe ich nie geschenkt. Keine Blumen. Nee. Die hat ein kleines Bild gekriegt. War schon fertig, musste ich nicht mehr machen. Ich finde Blumenschenken furchtbar. Nee, man schneidet Lebendiges ab, damit was Totes, was man vorhin hat. Man gibt lebendige Blumen, stellt man neben eine Tote und damit die Tote lebendiger aussieht. Das ist so, wenn hier bei den Satsangfürsten dann die Blumen stehen. Das ist das Einzige, was lebt. Ja, aber ist doch nicht von mir, das war doch schon hier. Das steht doch nicht neben mir, das steht neben ihm. Aber ich hätte noch mal eine Frage hier, diese Schwingungen, die du praktisch spüren kannst. Ja, das macht doch jeder. Ja, natürlich, das spürt ja jeder, ob er sich wohlfühlen kann. Nein, auch mit anderen, wenn einer kommt. Du nennst es dann Sympathie. Ja. Entweder bist du sympathisch oder nicht, und du weißt gar nicht warum. Das ist irgendwas, was da resoniert, was jeder kennt. Und immer anders resoniert, mit jedem. Ja. Das ist also, da bin ich nicht bloß irgendwas Besonderes. Aber bei dir scheint es irgendwie ein bisschen noch intensiver zu sein. Ich sag ja, für mich gibt es da keine Mehrintensivität. Ich kann da nicht zu sagen. Für mich ist das einfach natürlich. Ja, okay, das verstehe ich. Aber ich verstehe, wenn Leute mir sagen, dass sie dann in dieser, was auch immer, dann, ja. Aber das nennen sie dann halt dann die gute Gesellschaft oder Good Company, in der Frequenz, wo eben nichts was von dir will. Mhm. Aber genauso gibt es ja auch diese Überzeugung, dass wenn jemand mit einem sogenannten Erleuchteten in Resonanz tritt, Ja, das nennen sie in der neuen Wissenschaft dann Neuronenspiegelung. Also das Höhere, dass das andere wegfällt. Also die niederen Schwingungen verfliegen in der Präsenz der nicht höheren, sondern also mehr intensiven. Wo Leben ist, kann dieses Tote nicht sein. Also da, wo Gott ist, kann kein Mitleid sein. Da ist vielleicht Mitgefühl, aber kein Mitleid. Also wo normal das persönliche Mitleid schwingt, ich Armer, du Armer, dieses ganze Geschäftige und dann versucht, ist dann das ausgewandt, wenn das andere dann da ist, ist natürlich das nicht Höhere, sondern es ist das Stärkere, das gewinnt immer. Weil das andere ist ja artifiziell. Und der natürliche Zustand ist, eigentlich müsste er ständig gewinnen, aber das Artifizielle ist natürlich auch nicht zu unterschätzen. Also wenn deine Aufmerksamkeit sich auf das Artifizielle richtet, dann wird das deine Realität. Dann ist das Mitleid deine Realität. Ich leider, du leider, leider verkaufen sich was, ihre Erfahrung. Oder du bist im Mitgefühl, wo es kein Leider gibt und auch kein Leid. Und das ist dann dominiert, weil es wird gar nicht zugelassen. Darum lasse ich gar keinen, auch im Gespräch oder irgendein energetisch gar nicht, das Selbstmitleid zu. Total Rücksichtslosigkeit. Und manche werfen mir vor, du hast kein Mitgefühl. Ich sage, ja, genau das ist Mitgefühl. Keins zu haben. Nicht dieses mitleidige, ich armes Würstchen durchzulassen oder so. Aber natürlich dann für andere, die sagen ja, das ist ein kalter, schnäuziger irgendwas. Ja, kein Herz, so ungefähr. Und ich finde das als Kompliment, wenn er sagt, ich habe kein Herz, für mich ist es ein Kompliment. Weil ein Herz haben ist echt furchtbar. Weil das ist Mitleid. Da ist man dann ein Herzchen. Aber Herz sein, da braucht man auch kein Herz für. Also diese Rücksichtslosigkeit ist eigentlich die einzige Übung, die ich anbieten kann. Rücksichtslosigkeit, Hilflosigkeit was immer diese Losigkeit bedeutet, die nichts will, nichts gibt, aus dir nichts macht oder wegmacht oder weder noch. Und das ist keine Frequenz, das ist einfach eine, ich würde sagen, das kann man gar nicht beschreiben, sollte man auch nicht beschreiben. Das ist eigentlich da, wo das ist, was du bist. Dein natürlicher Zustand. Und da ist kein Leid. Und das ist, darum ist es so attraktiv. Und eigentlich willst du da mal hin, aber weil du dann später wieder dahin willst, bist du raus. Weil du es haben willst. Es ist immer dieses Haben, wenn es bist, ist okay, wenn es haben willst, ist scheiße. Und dazwischen gibt es nichts. Ne? Haben oder sein. Aber dieses kleine Liebe-Ding, was da sofort wieder einhängt, ist natürlich der Lieben will haben, will besitzen. Sobald du das bist, wenn du bist, was du bist, gibt es weder dich noch den Lieber noch den Geliebten. Dann bist du das. Und das zu sein ist deine Natur. Aber indem du das kennen willst, also die Tendenz wieder gewinnt, das kennen zu wollen und kontrollieren, bist du wieder dieser kleine Liebhaber, der sein Geliebtes kennen oder haben will und kontrollieren will. Und das nennt man persönlich dieses verschiedene Frequenzen von, ja, was immer. Und das Spiel findet praktisch immer nur dann statt, wenn jemand was haben will oder nicht haben will. Dieses Spiel, es ist immer da. Diese Ebene von persönlicher Liebe, die ist immer da, bloß wo deine Aufmerksamkeit sich darauf richtet, das ist verschieden. Es wird nicht weggehen. Die ist immer da. Und dann das Unpersönliche ist immer da. Und dann die ganzen Dimensionen von Variationen sind da. Aber auf das gerichtet zu sein, was du bist, heißt zu sein, was du bist. Nicht, dass es da einen gibt, der sich darauf richten muss. Dein natürlicher Zustand ist eben ohne Anstrengung. Die Anstrengungslosigkeit zu sein, dass du bist. Da gibt es kein Wenn und Aber. Da ist kein Zweifel drin und kein Zweifler. Dieses einfach das zu sein, ist also nicht bedingt durch ein Verstehen oder durch einer, der sich darauf richtet. Das ist die Anstrengungslosigkeit zu sein, die nichts verlangt, die nichts gibt und die auch nichts nimmt. Du kannst es nennen, wie du willst, kannst es Frieden nennen oder irgendwas, aber es braucht keinen Namen. Einfach nur das zu sein, was du bist. Nenn es selbst. Aber selbst ist schon wieder dann zu viel. Einfach nur so das. Und das ist nicht irgendwas, was du erreichen kannst. Wirst du nie erreichen, hast du nie verloren. Weil jede Idee, jedes Konzept, was du dann eben, deine Aufmerksamkeit von hier in diesem bin ich auf das hier recht ist, dann ist es halt deine Realität. Und dann möchtest du halt einen Vorteil haben. Für dein Geliebtes. Du möchtest auch, hast ja auch Angst, dass es was tut, was du nicht möchtest. Dass es dir womöglich fremd geht. Dass du dir selbst fremd gehst, ja. Mit wem anders rummachst, dass du mit wem anders rummachst. Du traust dir nicht über den Weg, in dem Moment, wo du das bist. Du total ohne Vertrauen, weil du weißt, du bescheißt dich ständig. Sogar du selbst, dich selbst, hier als ich. Du brauchst gar keinen anderen für. Das ist schon ziemlich beschissen, das zu sagen. Und darum rede ich mit mehr als Beschissenen. Gleichzeitig keiner, der entscheiden kann, wo er die Aufmerksamkeit drauf richtet. Das ist auch wieder ein Konzept. Ob da jetzt einer ist oder nicht ist, der aufmerksam richtet oder nicht, ist vollkommen irrelevant. Das Wesentliche ist, dass du das, was Aufmerksamkeit ist, und ohne dessen, was du bist, gibt es das alles andere nicht. Und ob es da jetzt einen gibt oder nicht gibt, der entscheiden oder nicht entscheiden kann, ist vollkommen irrelevant. Und das auch zu verstehen, dass es da keinen gibt, ist schon wieder ein Blödsinn. Du musst nichts verstehen. Versteh doch endlich. Du kommst nicht raus. Das ist der direkte Hinweis. Also, wenn ich mit dir spreche, spreche ich nicht mit irgendeinem, der was kriegen kann. Sondern mit dem, was du schon bist. Und diese direkte Ansprache, wenn überhaupt, nicht zu einem Leider, sondern zu dem, was nie gelitten hat, unter dem, was es ist. Möglicherweise dadurch, wenn überhaupt, ist die Intention, dass du dann, dass die Wahrnehmung sich auf sich selbst richtet, indem sie Wahrnehmung ist, aber nicht etwas Wahrgenommenes, also nicht der Wahrnehmende, der dann wieder nimmt. Weil der Name will nur wahrnehmen, der will immer nehmen, was er gern hat. Aber das, was die Wahrnehmung ist, nimmt nichts. Die nimmt nichts an, die verändert sich nie. Die ist einfach weder da noch nicht da. Der absolute Seher wird nie tangiert und nie irgendwie verändert durch das, was er sieht. Der Seher verändert seine Position. Aber das, was du bist, verändert seine Position. Es hat keine Position. Es ist noch niemals ein Wechsel in Dimensionen da von irgendwas für das. Das, was diese Shifts macht, also diese Wechsel von Wahrnehmungsdingern, ist noch der Wahrnehmende. Das ist immer noch persönlich. Das ist die Geschichte dieses Wechslers. Der will natürlich immer da, wo es am besten beste Aussichten hat. Buena Vista. Vom Gewahrseinspunkt, vom Unpersönlichen sehe ich angenehmer als vom persönlichen Wahrnehmungspunkt. Und das ist der Phantomwechsler. Deine Natur wechselt nie. Da wechselt nichts. Noch niemals zwischen den 7 Variationen. Da wechselt nichts. Die Kamera wechselt und das ist diese relative Wahrnehmung von deinem Ich. Die wechselt zwischen verschiedenen Kameraeinstellungen. Aber das, was du bist, wechselt doch durch nichts. Du bist das. Da wechselt nichts. Keine Wechselstube. Ich habe mal 100 da, ich brauche 500 Groschen. Ja, von daher. Also in Indien sagen sie, ein Jani kennt keinen Jani und hat auch keinen Jani-Platz. Und das, der ein Jani, oder sich als Jani kennt, ist bestimmt kein Jani. Also der von irgendeiner Position spricht, wo er dann sagt, das wäre eine bessere, oder er hätte sich etabliert, oder das ist Ding, das ist, ja. Eigentlich ist es der Hinweis auf das zu sein, was du bist, was absolut weder weiß noch nicht weiß, was es ist. Weder noch. Mehr nicht. Und das muss man nicht üben. Das Nichtwissen braucht man nicht üben. Dann braucht man keinen Weg für. Das ist immer da, jetzt und immer da. Jedes kleine Wissen, der Wissende, der muss ständig sich erinnern, ständig dafür üben, ständig sich da seine kleinen Übungen, körperlich wie seelisch wie geistig Übungen machen, damit er sich da aufhalten kann, wo er scheinbar lieber ist. Das ist sein Reich, lass ihn da fummeln, wie er will. Hast du eh nichts von, ob es ihm gut oder schlecht geht, hast nichts davon. Lass ihn um sich selbst kümmern, also lasse den Sorger sich um sich selber sorgen, diesen, der da morgens auftaucht, seinen Spagat versucht zu machen. Den Yoga-Lehrer, der morgens wach wird. Lass ihn seinen Yoga machen. Ne? Sei großzügig. Wirst du sowieso, du kannst ja eh nichts machen, der macht sein Ding eh. Aber dieses, wo du nicht hinschiften kannst, weil da gibt es kein Shift hin, zurück zu dir. Da gibt es keinen Wechsel zu dem, was du bist. Das warst du immer, das warst du, das bist du, das wirst du sein. Das ist nicht etwas, was du irgendwo verloren hast oder irgendwann mal wiederfinden wirst. Es ist so natürlich, natürlicher, als du dir jemals vorstellen kannst. Und das andere ist, ja, ist das andere. Das sind die anderen. Sogar der morgens wach wird, ist ein anderer. Jeden Morgen ist ein anderer. Anders ins Märchen. Ja, es ist welche Energie wird dann dieses Spiel des Lebens? Also das heißt, der Tanz? Das ist der Tanz von Shivas Licht. Shiva tanzt nicht, das Licht Shivas tanzt. Ein Traum von Tanz. Ein Bewusstsein, das tanzt. Aber das, was sein ist, tanzt nicht. Der Träumer, der absolute Träumer, der Parabrahman, tanzt doch nicht mit. Der träumt einen Tanz. Und darum nennt man ja einen geträumten Tanz. Es hat keine. Es gibt da. Eigentlich gibt es den Tanz noch nicht mehr. Das Einzige, was es gibt, ist Parabrahman. Es gibt nur selbst. Also nur das, das ist das Wesen. Und das, was tanzt, ist ein Traum von Unwesentlichen. Und das Wesen realisiert sich in einem unwesentlichen Traum. Von daher ist es, da lebe ich eigentlich Ramana und es sind wenige, die nur auf das gehen, direkt auf den absoluten Seher, auf den Parabrahman, also das, was absolut alles träumt, aber eben auch nicht findbar ist im Traum, weil das, was alles träumt, ist nicht zu finden. Es hat sich im Traum nicht verloren, deshalb wird es sich auch nicht finden. Egal wie der Traum ist oder nicht ist, Deine Natur wird nicht vermehrt oder vermindert, in keiner Art und Weise. Und darum nennt man das Wissen oder Satt oder Chit oder Ananda. Aber es braucht keinen Namen, es hat eigentlich keinen Namen. Sogar Brahman zu nennen ist so viel. Am besten man sagt Unterwäsche dazu oder irgendwas. Also das, was sich nicht wehrt, das bist du. Du kannst es nennen, was du willst. Es hat mit nichts ein Problem. Es gab für das nie ein Problem. Und das, was du jetzt gerade erfährst, ist ein Problem, was man Verstand oder Geist oder irgendwas nennt, was versucht, Probleme zu lösen, die nicht da wären, wenn es den Geist schon mal nicht gäbe. Es schafft sich die Probleme, unter denen es sie gar nicht gäbe. Und ihn schon mindestens auch nicht. Also lass den Problemlöser sich um seine Probleme kümmern. Und sei, was du bist. Weil du kriegst den Arsch nicht los. Weil du träumst ihn. Du kannst nicht träumen, bevor du ihn träumst, dass du nicht träumen zu wollen. Es ist zu spät. Der scheiß Traum hat angefangen. Und hört nie auf. Wahrscheinlich hat er nie angefangen. Nicht nur wahrscheinlich. Sein unendlicher Traum. Gibt es in der christlichen Mythologie eigentlich auch einen Hinweis darauf, wie Pararaman oder Tao? Die Agnostiker? In der Kirche gibt es viele. Ja. Das Gleiche. Aber nicht jetzt den, dann nennt man das Herz. Das ist ein anderes Wort dafür. Wenn Christus, wenn Jesus sagt, das Herz. Ich bin das Herz aller Dinge. Also das Wesen, das Wesentliche. Und ich bin der Vater, ich bin nicht der Vater. Ich bin der Geist, aber ich bin nicht der Geist. Ich bin der Mensch, aber ich bin nicht der Mensch. Ich bin das. Auch der Hinweis. Ich träume mich als Vater, als Schöpfer, ich träume mich als Schöpfen, ich träume mich als Schöpfung. Oder Geschöpf, aber ich bin noch nicht das, was ich mich träume. Sondern immer der Hinweis auf das, was das entflammte Herz ist. Also das lebendige Herz, das Wesen an sich, was sich als das und das und das träumt oder erfährt. Aber du wirst nie zu dem, als was du dich erfährst. Also ich verneine keine Erfahrung, aber ich verneine, dass du durch die Erfahrung, geboren zu sein, geboren wurdest. Und ich verneine, dass du durch die Erfahrung dieses Körpers zum Körper hast. Und ich verneine alles, was man verneinen kann, sogar das Verneinen. Und du wirst immer das sein, was immer übrig bleibt. Du willst oder nicht. Da bleibt dir nichts anderes übrig, als das zu sein. Also sei es. Hier und jetzt. Und worauf du wartest, weiß kein Mensch, worauf du wartest. Aber. Jeder verspricht dir da Feuerwerke der Erleuchtung oder irgendwelche dann tiefste Punkte der Depression und dann löst sich etwas auf und der Tunnel öffnet sich zu einem offenen Feld von Licht und du, oh ja, ich auch. Und alles scheiße. Was aufgeht, geht auch wieder zu und was zugeht, geht wieder auf. Jede Hose machst du morgens zu und abends wieder auf. Geht alles in die Hose. Ja, Stuttgart. Ich war mal 4 Jahre bei dem Samuel Wittmer in der Schweiz. Und da gab es ja LSD in dem Abend. Darum sind deine Augen so. Nein, was ich jetzt? LED-Leuchten. Die Erfahrungen? Ja, waren alle. Ja. Waren alle ganz schön. Und das, also das ist ich auch nicht da. Ja, aber ist auch eine Erfahrung. Das fährt ja jemand. Ja. Und dann versuche ich jetzt immer Wasser. Irgendwie, wenn ich gar nicht da wäre. Aber ich, so dieses Zeugen. Du zeugst ständig? Nein, das Zeugen bewusst. Nein, die wechselt immer zwischen dem Zeugen und dem Beobachter. Manchmal erwischt sie sich, Beobachter zu sein, und dann erinnert sie sich und wird wieder Zeuge. Das sind Techniken, die man lernt. So kurze, ach, ich bin ja gar nicht der Beobachter. Und dann verrückt sich das Ding da in den letzten Zeugenbewusstsein. Kleine, dann entspannt es sich wieder. Und dann, wenn es dann nicht, sich nicht mehr da auf einmal, ist wieder da vorne und scheiße. Es passiert vielen. Ne? Rede ich alle hier, kannst du alle fragen, passiert allen. Es gibt alle ihre Techniken, Meister gehabt, die wo man dann eben, wo wir dann verstanden haben und durch dieses kleine Verstehen, eine kleine Achtsamkeitsübung, so achtest du auf den Moment, was gerade ist und oh, so, nee, bin ja da. Und schon rutscht, durch Verstehen kommt dann so ein kleiner Rucker, so ein Anstoß in die hintere Reihe. Ja, und ich meine... Von der Bühne weg in den Zuschauerraum. Ich muss irgendwie da wieder hin. Und das ist ja, ich weiß, das ist, weil es da nicht besser, weil es scheinbar da besser ist als hier. Oder dann meine ich, das ist es. Nee, das ist besser für den Schlosser, wenn alle Rohre fließen. Aber wenn sie dann verstopft sind, hat er ein Problem. Und die verstopfen bestimmt wieder. Also auch der Zeuge wird wieder das werden, was bezeugt wird. Also er wechselt. Dieser Wechsel wird stattfinden. Ob das willst du nicht, du kannst tausende von Jahren da hinten verweilen. Da vorne wartet immer wieder der nächste Moment. Weil da ist nichts passiert da vorne. Es fühlt sich an wie Ewigkeiten da hinten. Du kommst wieder vorne hin, dann ist gerade die nächste Bewegung passiert. Du bist genauso durstig als dieser Durstige, der hinten kurze Zeit nicht im Durst ist. Kaum bist du wieder da in der Erfahrung, da spürst du den gleichen Durst vor dich für dich selbst wieder hinten weg, wo er weg war. Genauso unpersönlich wie unpersönlich. Tak, tak. Der Durstige wird nicht, du kriegst ihn nicht weg. Der wird da hinten nicht verdursten. Hast du ja gemerkt, wie oft warst du da hinten, wie oft bist du wieder reingerutscht in diesen Scheiß. Ja. Das ist die Erfahrung von allen. Da gibt es dann bei Papaji Leute, die hatten das Geschenk gekriegt, des Verstehens, und haben dann nannte er das dann Crossing the Ocean of Ignorance. Also du überwindest das Unwissende, indem du in Zeuge verrutscht. Durch irgendein Verstehen löst du dich von dem körperlich-persönlichen, löst sich die Wahrnehmung und rutscht in das Zeugebewusstsein. Durch Drogen bei dir, durch Verstehen woanders. Bei Ramesh, da war es dann auch das Ultimate Understanding, wo dann rutsch, dann bist du in diesem heiligen Feld, das heilige Geißlein da hinten. Und dann guckst du von da ganz unpersönlich auf das Spiel vom Bewusstsein. Alles ist Bewusstsein, im reinen Verstehen. Ja. Bloß dann gibt es irgendwann wieder irgendwas, was auch immer. Braucht gar nichts Besonderes sein, bupp, rutscht du wieder vorne hin. Zahnschmerzen oder Freund verlässt dich oder... Muss ja nichts Großartiges sein. Der Postbote kommt eine Stunde zu spät oder ganz Banales. Auf einmal rutscht er wieder hinten weg und regst dich vorne auf wie Hölle und bist total involviert im Scheiß wieder. Meistens ist es so, wenn ja was, was auch immer. Eine Freundin, die hatte auch dann auf einmal ist ihre Mutter gestorben und allein dieses kleine wieder Aufmerksamkeit auf Tod, auf Zeit, zurück im Ding. Total fragil da hinten. Absolut fragil. Muss ständig nicht rühren. Wer sich rührt oder umdreht oder lacht, kriegt einen Puckelball gemacht. Da kommt das her. Der Plumpsack geht rum. Du musst ruhig bleiben. Das nennt man in der Stille verweilen. Du musst dich etablieren in etwas. Das ist berühmt, etabliere dich in der Stille und lass den Tanz, sei das Zeugebewusstsein, das Zentrum alles Seins, wo alles schwingt und alles um dich, aber du unberührt und unbeweglich in der Mitte verweilst. Ruhe in deiner Mitte, mit und ohne Titte. Ich kenne den ganzen Scheiß, scheinbar in- und auswendig, obwohl ich nie mitgemacht habe bei dem Zeug. Weiß ich, weil ich unterhalte mich ja schon lange mit Leuten. Wir haben es für dich gemacht. Ja, aber darum habe ich es genauso gemacht. Ich nehme mich da nicht raus als verdummten irgendwas. Ich falle auf jede Scheiße immer wieder rein. Da habe ich aber kein Problem mit, auf meinen eigenen Scheiß reinzufallen. Wen kümmert's? Der nächste Falle ist schon aufgestellt. Motorradfalle, fahre ich doch gerade. Hat triumphiert. Ja. Ist doch herrlich. Und dann irgendwann, vielleicht mache ich auch mal einen Satz damit und lande bei den Kühen oder so. Wie dumm kann man sein, mit 60 noch Motorrad fahren? Zurück zu den Kühen. Blockiert. Ja, vorgestern hat der Sohn, wollte seinem Vater nur mal ärgern, hatte dann Batteriesäure in den Tank gespritzt bei ihm Motorrad. Nur damit er mal einen Kolbenfresser kriegt. Und was passiert beim Kolbenfresser? Alles blockiert und er jagt und landet genau auf dem Zaun, durchbohrt durch die Pfähle da. Nein! Ja, wer hat den Spaß dabei? Er wollte ja nur einen Kolbenfresser haben. Nein, es gibt wirklich, du weißt nicht aus welchen Handlungen was passieren kann. Du willst nur ein bisschen ärgern, aber es wird zur totalen Katastrophe. Und dann sitzt der so und der ist total für sein Leben fertig. Er nimmt das voll auf seine Kappe. Ein bisschen Traumata? Wie oft hast du deinen Vater umgebracht? Es geht nur einmal, habe ich gehört. Zumindest in diesem Leben. Ja, aber dann hast du so, also du bist sowieso die Ursache von allem Scheiß. Dieses Maximum Culpa, das liebe ich eigentlich im Christlichen. Nicht ich bin schuldig, sondern ich bin Maximum. Maximum Culpa, absolute Schuld. Und in der absoluten Schuld bin ich absolut frei. Wenn du für alles das schuld bist, für alles, nicht nur für den Mord an deinem Vater, dass es deinem Vater gegeben hat und du eine Spritze oder irgendwas, alles das Folgen sind, dass du dich träumst. Diese Absolutheit, das ist Absolution, du bist an allem schuld, das ist die Freiheit, wenn überhaupt. Und nicht, ich bin nicht schuld. Dieser ganze Versuch, was immer versucht wird, ist, sich zu entschuldigen für was du eh warst. Du bist das, fertig. Darum, wenn einer hier sitzt und versucht, dich zu entschuldigen, wenn einer sagt, aber ich kann mich doch nicht entscheiden und Dinge und so, ne? Diese kleinen, ich hab mich doch nicht beim Nutze tour. Fuck you, of course you are the bloody doer if they're doing. Wer else kann den Scheiß bauen als du? Du bist der größte Scheißer überhaupt, der den ganzen Scheiß, das Arsch, das absolute Arsch. Ja, auch der Käse kommt. Wolltest du was sagen? Nein, ich habe nur wegen Folien, wegen LSD oder so, also ist das ähnlich, wenn man, also ich sage es jetzt als Beispiel von mir, wenn ich in einer Meditationsgruppe war, da war dann nicht die Vibration sehr hoch und dann war aber nachher im Alltag wieder ganz krass das Gegenteil. Also ist das ja nur logisch, diese Balance, oder? Boah, das ist keine Balance, da haben wir nur verschieden. Nein. Das eine fühlt sich steifer an und das andere ist dann eben vibrierender, gelöster. Aber es ist doch die gleiche Energie in einer anderen Frequenz. Es ist ja nichts Besonderes. Ich will nicht sagen, dass das was ist. Ja, aber jeder macht was Besonderes drauf. Und jeder, ich gehe wieder zum Meditieren. Als wenn da irgendwas Besonderes wäre. Aha. Ach, das ist der Punkt, ja. Ja, das ist das Besondere. Ich bin King Louis und ich will jetzt wieder meditieren. Nein, darum geht es mir jetzt. Ja, aber mir geht es darum, da mal drauf hinzuweisen. Weil du hast ja auch gerade wieder davon gesprochen, da hat es die Steife, das Banale und da war eine höhere Frequenz. Habe ich aber so genauso verstanden. Nein, ich meine, das ist krass für den Teil. Jetzt entschuldigst du dich schon wieder. Merkst du es? Du bist saudoof. Absolut bescheuert. Ja. Ja gut, das kannst du annehmen. Ich sage, du bist ein bisschen dumm. Was? Nein, du bist ganz schön dumm. Nicht nur ganz schön. Ja, es ist doch nur eine verschiedene Säule. Alles tote Vibrationen. Alles tot, alles Leichenvibrationen. Und wenn dann Leichen sich in einer anderen Frequenz tanzen, da ist doch immer noch Leichen, die tanzen. Leichen meditieren. Meinst du, das Leben meditiert? Ne? Sag mir. Muss Leben meditieren? Also, wer meditiert? Tiere? Ja, meditieren. Das heißt, die Tiere wollen ihre Mitte finden. Ja, wie? Das ist das Wort. Guck dir das Wort an, da wollen Tiere ihre Mitte finden. Die Medizin fürs Sein finden. Ich will mich heilen. Ich meditiere jetzt für meine Heilung in eine höhere Frequenz. Ne? Oder nicht? Ich bin mit meinen stupiden Alltagsfrequenzen jetzt nicht mehr glücklich. Ich will jetzt nicht mehr meinen Maurermeister als Mann. Ich will jetzt einen Yogalehrer. Der kann bestimmt andere Stellungen. Jäger auf der Hand oder auf dem Weg. Der hat nicht immer nur eine Kelle in der Hand. Ja, woher kommt denn diese, dann möchte man entweder, der mehr Geld hat oder die Vibration erhöht. Ja, oder man schafft sich einen Liebhaber für die Vibration und für das Bankkonto den Bauunternehmer. Das war früher, das System war eigentlich sehr ausgefeilt. Jeder hatte seine Mistressen und seine Geliebten und keiner hat es gekümmert. Die Ehe war nur ein Vertrag, wie sich da zwei gefunden haben, die einen Ehevertrag machten. Die haben sich vertragen, das heißt ja Vertrag, man verträgt sich, weil jeder machen kann, was er will. Und nicht, was erwartet von dem anderen, dass er nur das mit ihm macht. Das nennt man Ehevertrag. Ja, da kommt's raus. Naja, es ist. Was sind deine Interessen? Interessenlos. Das ist ihr Interesse. Ihr Interesse ist, keine Interessen mehr zu haben. Ne? Deine Intention ist, keine Intention mehr zu haben. Darum meditiert man. Dein Wunsch ist, wunschlos zu sein. Ja. Und was füttert das eine? Ja, es ist halt dieser Wahnsinn, der da drin. Du wünschst keinen Wunsch zu haben. Und wie lässt du die Wünsche größer werden, indem du der Wünsche nicht zu haben? Also allein das Phantom, indem du kein Phantom sein willst, bist du eins. Nein, es ist nicht wunschlos zu sein. Es ist die Einheit, der Wunsch nach Einheit. Das ist doch wunschlos zu sein. Was ist denn das sonst, mit allem eins zu sein? Wenn ich alles bin, dann habe ich keinen Wunsch mehr, dann bin ich ja alles. Wunsch nach Einheit. Du wirst dich verschmelzen mit allem. Du bist ein sexuelles Monster. Im Vereinigungsstress. Reibekuchen. Nur zwei Kuchen zusammen reiben, meinst du, die wären eins? Die verkrümeln sich nur, das ist alles. Das war nicht schlecht, ne? Nur zwei. So, wenn so zwei suchen, sie sich finden und sich gegeneinander reiben, sie wollen sich verkrümeln. Ne? Tantrisches Reiben. Zwei sich verkrümeln in ewigen. Der ewige Mutterkuchen, der absolute. Ich will die ganze Torte sein. Ich bin mit meinem kleinen Stückchen nicht mehr zufrieden. Ne? Gier! Gieraffe! Wollen wir aussprechen? Gieraffen, die gucken, du solltest Schauaffe sein, nicht Gieraffe. Nicht rumgieren, rumschauen. Schauen wir mal. ist eine Show, alles Show. Die Affenshow. Ein Schauaffe. Nicht ein Giraffe. Eine Giraffe. Die hat auch nur so einen langen Hals, weil sie mehr sehen will. Ein Giraffe. Ein Affe, der groß werden. Tja, Putscher, was sagst du dazu? Hamburger Zoo ist auch schon zu. Hasen. Hasen, was? Hagenbeck. Hagenbeck, ja. Becksbier. Nee, das hat nichts mit Hamburg zu tun. Macht ja nichts. Du gehörst ins Schanzenviertel. Du bist eh verschanzen. Pomeranzen. Bin ich nicht mehr. Schanzenviertel. Ja. Das Schanzenviertel hat mich auch mit dem Dolch rausgejagt. Wie ist das so persönlich? Da wollen dich so 10 Jugendliche erstechen und das nehme ich dann zu persönlich, wenn ich dann in die Gegend nicht mehr will, wo dann der Talk ist. Die wollten doch nur spielen. Genau. Ja, die wollten nur mal gucken, wie das Blut fließt. Mhm. Passiert ja nichts. Irgendwie was passiert. So, das sind die Echoaffen. Echo, Echo. Ego, Ego. Ja, ja, ja. Immer ran an den. Ja, noch was vom. Da fängt immer was an und dann baut sich was auf. Das stört einen sogar die Pflege und es macht nichts. Ja, was noch? Wo waren wir stehen geblieben? Ich gehe mir selbst auf den Keks, weil ich Torte sein will. Ich will endlich mal einen richtigen Geburtstag feiern. Kein. Ich will endlich mal das Ungeborene sein. Und das jetzt. Jeder Moment ein Geburtstagstorte bin. Mir selbst ein Licht anstecke. Ich komme in mein Selbstgewahrsein. Ich stecke mir selbst ein Licht an. Auf meine eigenen Torte. Und das Tortensein. Ich habe früher immer gedacht, wenn zwei Männer das machen, deine Torte. Die ist zur Schnitte geworden. Sie hatten sich von mir gelöst. Ja gut, wir haben noch ein bisschen Zeit. Damen und Herren, ein bisschen Spaß kann immer noch sein. Ja, ich hänge irgendwie noch an Victorias Frage mit der Vibration. Du hängst noch an Victorias Frage. Ich hänge an Vibration. Ja, da hängt aber was an dir jetzt doch. Und ob du dir noch vorstellen kannst, wie es früher war und wie du dann gesagt hast, spielt man im Kino. Ich muss nur an mein Zuhause denken und ich habe das sofort auch gespürt und überhaupt in Deutschland zu leben und dann dachte ich aber, es wird wahrscheinlich auch nichts helfen, wegzugehen. Und wer weiß, Guck Kiesele an, es hat geholfen. Schon der Sprung von Stuttgart nach Berlin. Guck sie dir an, sie ist ganz frisch und nicht da. Man spürt sie kaum noch. Mir könnte das eventuell helfen. Nach Stuttgart. Doch, das wäre wahrscheinlich besser gewesen. Einen Ausgleich schaffen. Zumindest erstmal ein Stuttgarter Freund. Da gibt es viele im Berlin jetzt. Doch, so brauchst nur nach Mitte gehen und dann hast du voll in die Mitte. Da brennt und brennt. Kalauer Berg da oben. Die wollen nicht mehr weg, oder? Ja, wer will schon zurück? Frag Gisela. Ja, aber wahrscheinlich wirst du da im Altersheim bleiben. Warum nicht? Was ist denn besser als in Hannover im Altersheim? Die sind ja alle weg abgehauen, da bist du ganz allein. Hast du deine Ruhe? Kein Hannoveraner mehr, weil keiner hat es ausgehalten. Ach, da sind noch genug, die nicht ausgehalten haben. Machst du nicht still drauf? Der Gedanke Altersheim, also das ist schon. Ich finde es lustig. Ja. Wirst du etwa was vermeiden? Ja. Du zitterst jetzt schon vor Angst. Du zitterst nur, weil du Angst hast vom Altersheim. Jetzt wissen wir, wo es herkommt. Es ist gar kein Parkinson. Es ist kein Parkinson, es ist Angst vom Altersheim. Ja, dann habe ich aber schon mit 10 Jahren Angst vom Altersheim. Ja, du bist ja der Sohn überhaupt. Immer ein Parker damals. Da kommt das her. Immer in diesem grünen Parker. Da sind wir alle rumgelaufen. Nee, ich nicht. Ja, darum hast du jetzt Parkinson. Du hast dich damals schon verkühlt und zählst das jetzt noch. Wir hatten immer diese Pelzdinger noch innen drin und dann Frauen hatten jetzt einen Pelz oben drum rum und so. Ja, so ein amerikanischen Luftwaffenteil, sowas hatte ich auch. Ja. Also doch. Ja, du lügst ja, wenn du den Mund aufmachst. In blau. Er wollte schon mal was Besonderes sein. Ja, klar. Er wollte immer blau machen. Ja, wer wollte auch machen. Hat sich eigentlich nichts geändert. Du hättest mal einen Blaumann anziehen müssen. Arbeiten, Junge. Nee, die grünen Parkas, die haben sie mir bei der Bundeswehr verleiht. Also, da wollte ich nichts mehr olivgrünes tragen. Ja. Er hat eine Adversie entwickelt. Adverdu, Adversie, Adverbe. Naja. Ja, Christa, was war jetzt? Wo waren wir fertig? Wo warst du? Wo wolltest du drauf also, hinaus? Ja, du meinst, Gisela hat es geholfen, nach Berlin zu gehen? Ich habe ihr geholfen. Ich habe nichts getragen. Du weit kommst noch. Werde ich noch ein Transportunternehmen. Ich habe ihr geholfen. Ich habe sie verarscht. Du hast Fagatti geholfen, dass sie nach Mallorca ziehen. Ja, wahrscheinlich verkaufe ich nächste Woche mein Haus und haue ab dann. Das kann gut sein. Karl, den Verdacht hatte ich bei dir schon immer. Das ist, also da würde ich, frag Gisela, die ist auch, dachte, kommt nach Berlin, da bin ich auch und futsch war ich weg. Nee, ich würde jetzt nicht von Berlin weggehen wegen dir, sondern wegen dir natürlich. Wegen dieser Schwerde, wegen diesem. Berlin ist doch nicht schwer. Ja, Deutschland einfach. Deutschland. Geh doch nach Neukölln. Du wohnst einfach zu sehr in Wilmersdorf. Wer will schon mal in Wilmersdorf? Weil das ist echt die Hölle. Das ist ja schlimmer als Stuttgart. Wilmersdorf. Genau da, wo du wohnst, Pariser Fasanenstraße da. Genau. Ist ja furchtbar. Es ist die schlimmste Gegend überhaupt. Das ist ja schlimmer als der Hamburger Hügel hier. Ständig umgarnt davon Steppjacken und reichen Fuzzis da. Hm? Ist so. Alles ist doppelt so teurer wie woanders und alle Parken kostet das Dreifache und die ganzen Läden da. Und dann muss man mit seinem Secondhand rumlaufen. Das geht nicht. Da kann man nur frustriert werden. Nee, deswegen bin ich nicht frustriert. Das ist, spielt doch gar keine Rolle, warum du frustriert bist. Ich will nur sagen, es gibt natürlich andere Gegenden in Berlin. Warum bist du denn jetzt frustriert? Nee, Neukölln hat so viele türkische Freunde. Neukölln hat ja auch schon Gentrifiziert. Nein, Neukölln ist immer noch 90% in türkischer Hand. Die paar Künstler, die sich da jetzt angesetzt haben, das zählt nicht. Und die paar Neger, die da im Hasenpark da ihre Dinger verkaufen. Das zählt nicht, ne? Der Hermannplatz heißt Istanbul. Kommt morgen wieder. Also was ist jetzt mit deinem Berlin? Bastelst du dir gerade einen Grund abzuhauen? Ja, immer die Suche nach dem Vorteil natürlich. Klar. Ich sag ja, du bastelst mal wieder. Aber ich hab's ja schon geahnt, es wird auch nichts bringen, woanders hinzugehen. Doch, es bringt was. Andere Luft. Es macht dich nicht, aber es macht dich auch nicht schlechter. Nur, also ich merke schon, in Indien sind die Erinnerungen an diese Schwere von früher und das ist zu weniger. Hause. Ist schon aber bleib mal ein paar Jahre in Indien. Ja. Dann kommt es auch wieder. Ja. Speziell in unserem Alter ist Indien auch nicht mehr. Jetzt bist du auch schon 72. Die Schlitzschutzen werden immer länger. Das war aber jetzt ein Quantensprung von Alter, du. Oder? Ja. Da ist da mal der gleichen. Du. Wir werden nächstes Jahr auch schon 60. Ja, was so? Wie Unrecht. Das war, als du 0 warst und er 12, was war dann da? Da bist du gerade rausgekommen, da hat er schon die erste Freundin gehabt. Das ist doch ein kleiner Unterschied. Also hör mal. Wenn er dich dann gleich noch vereinnahmt jetzt. Das ist ein Unterschied, aber es ist trotzdem keiner. Was? Wenn ich dich angucke, dann habe ich aber schon. Aber mir macht das nichts aus, weil ich freue mich. Du freust dich, älter zu werden. Ja, weil dann hat man so eine Legitimation. Tausch doch einfach. Ist das Einfachste, ne? Ab heute bist du knapp 60 und sie schon 73. 72. 73, du hast 73. Ja, du hast mich ja wieder auf süchtige... Er war auch schon ein Jahr älter. Erst als ich kam, wie alt bist du? 73. Was? Das kann doch nicht sein. Ich bin 73. Wann bist du geboren? 41. Oh. 42. Hättest du ihn mit 42 gekannt, hättest du ihn geheiratet, oder? Wenn ich in 42 geboren wäre, dann hätte es mich geheiratet. Zu alt. Ein Jahr ist, das ist zu viel. Glück gehabt. Ja, ist echt gut. Weil 42 sind ja Pferde, das sind Hengste. Mit Schlangen gibt sie sich nicht ab. Ja, aber. Mit Pferden hat sie ihre guten Erfahrungen gemacht. Ich auch. Ich würde mich mir selbst nicht zumuten. Was? Du wirst dich jetzt, du wirst dich anderen nicht mehr zumuten. Nicht mal mir selbst. Aber bleib im Bett. Geht auch nicht. Auch nicht. Na gut. Ja, es ist immer gut. Man mag sich selbst schon nicht, aber man mutet sich immer allen anderen zu. Ne? Man soll mal ein bisschen Mitgefühl zeigen. Ja. Würde ich der Merkel mal raten. Wir schreiben eine Petition. Hab ein bisschen Mitgefühl, bleib zu Hause. Oder den Rösler, oder? Also alle Politiker, also im Moment ist echt die Hölle in Deutschland. Ja. Ja. Schlimmer geht nimmer. Der Nickel oder irgendwas, egal, Also es, wenn man mal einfach, es gibt keine Ausnahme. Nee. Keinen, den man überhaupt. Nee. Gibt keinen. Früher gab es noch Schmidt Schnauze oder Wehner oder wo man noch ein bisschen sagt, ja, eben Strauß ist eine, ein Goldkehlchen dagegen. Echt wahr. Aber die, solche Dumpfbacken, solche scheiße redenden de Maizières und Tralalas, solche angsthesischen irgendwas, Strauß mit seiner Starfighter-Affäre, das war wirklich noch was und der, wen kümmert es den Storch im Wald oder so. Und der de Maizière kackt sich in die Hose und macht erst übermorgen seine erste Aussage oder so. Gott, ist das ein Schweinhaufen. Ja, nicht mehr lange, wer kommt denn dann? Die Stones? Steinmeier, Steinmühl und Tralala oder so? Stoni ist da? Noch schlimmer. Wenn die den Oberlehrer, also überhaupt wenn die Witze machen, dann denkst du, du bist wirklich im Orang-Utan-Wald gelandet. Es ist echt. Dann ist Deutschland wirklich schon bye bye. Also das Gute ist in Spanien, du verstehst es zumindest nicht. Ja, aber das meine ich, das ist ja nicht nur Deutschland. Na, aber man versteht sie nicht. Das ist ein Vorteil. Das ist schon ein kleiner Vorteil. Man kann das Fernsehen ausschalten hier, wenn man nicht. Man kann umschalten auf irgendwas. Aber in Deutschland hast du es ja, wenn die Kioske, die Zeitung, über, du bist ja umrinnt und wenn du mit dem redest, hast du schon gehört und Ding und so. Kannst ja nicht entkommen. Radio anmachen. Nein. Also meinst du das, Christa? Kannst du Merkel auch nicht mehr sehen? Unter anderem. Wen denn nicht noch? Unter anderem kannst du Merkel nicht sehen. Ja, da fällt sie kaum auf. Ne? Die muss man aber schon alleine hinstellen, damit sie auffällt. Sonst denkt man, das ist die Marktfrau von mir gegenüber oder so. Blumenverkäuferin vom Fäkalienmarkt. Fäkalienstrauß. Es sind so viele, die manche kriegen Schläge, weil sie danach fragen in München. Ja, jeder spricht das Fäkalienmarkt aus. Wie heißt es? Viktualien. Ja, Viktualien. Fiktualien? Welche Alien werden denn hier gefickt? Victoria. Nur in München. Victoria, Victoria. Man muss sich, wenn man die Worte, wenn du jetzt wirklich irgendwo herkommst, wo du nur das Deutsch im Goethe-Institut gelernt hast, in Südamerika, dann gehst nach München, Fiktualien, Victorien? Nein. Nur ETs. Einheitstiere. ET. Hoffmann. AT. Wisst ihr, so geht's bei mir im Kopf ab. Kreuzfeuer. Willst du das auch? Möchtest du auf die Frequenz dich einstellen? Überleg dir das. Kann man das abstellen? Nee. Nie wieder. Wenn der. Ist so, wenn dieser. Ist, weil beim Radio ist früher mal dieser eine, so ein, sah so ein dünnes Strich aus, der wanderte da, den konnte man über die Dings sehen. Das ist dann ungefähr so, wenn deine Wahrnehmung keine besondere Frequenz mehr einnimmt. Und das Rad kannst du selber nicht drehen. Also dieses Ding kann das Rad nicht drehen. Du denkst immer, du kannst aus das Ding rausgehen und das Rad drehen, damit die Frequenz noch einschließt. Nein, es ist schon längst passiert. Und dieser Frequenzding geht immer nur hin und her und verschiebt sich über verschiedene Frequenzen und das Radio geht immer andere Frequenzen und einen anderen Sender. Natürlich, Christa geht jetzt der Berlin-Sender auf den Sender. Sie möchte den Sender verschieben. Und denkt, die Frequenz woanders wäre, dann soll sie doch mal probieren. Soll sie mal ein bisschen anstrengen, ein bisschen wandern gehen, ein bisschen packen, ein bisschen durch die Gegend, Moped kaufen auf Mallorca oder so. Ja. Moped statt Stützstrümpfe. Das ist eine schöne Werbeaussage. Das wäre für Roller. Ich kauf dir lieber einen Roller statt einen Peso, den Harzer. Magst du Harzer? Nee. Das ist der einzige Käse, der schmeckt. Der schmeckt richtig. Der Harzer Roller. Naja, ist davon der Rolle. Ja, Raclette. Das ist der Harzer Roller für die Norddeutschen. Wenn du den mal heiß gegessen hast und das geschafft hast, das ist, nennt man eine norddeutsche Initiierung. Ja, wenn du das schaffst, das mal in der Pfanne, also den Harzer Roller, der wirklich nur aus Wasser fast besteht und ein bisschen Ding, den zerlaufen lässt und das über was rüber? Gemüse. Ja, über Gemüse, also dann musste schon die Köhlerliese als Freundin nachfragen. Du hast die ja Ich hab's mal probiert. Einmal. Ich rede ja nur aus Erfahrung hier. Da muss ich es selber gar nicht gemacht haben. Ich musste mir das nur vorstellen. Meine Zunge hat wirklich den größten Vorstellungscharakter. Na gut. Gut, dann guten Appetit, Harzer Roller.